Ersten baue einen Altar aus Akazienholz. Er soll viereckig sein. Er ist 5 Ellen lang und 5 Ellen breit. Er ist 3 Ellen hoch. Zweiter, mach Hörner an die 4 Ecken. Die Hörner und der Altar sind ein Stück. Überziehe den Altar mit Kupfer. Dritter, mach alle Töpfe für die Asche aus Kupfer. Auch die Schaufeln, Becken, Gabeln und Pfannen sind aus Kupfer. Vierter, mach ein Gitter aus Kupfer für den Altar. Mach 4 Ringe aus Kupfer an die Ecken vom Gitter. Fünfter, setze das Gitter unter den Rand vom Altar. Es soll bis zur Mitte vom Altar gehen. Sechster, mach Stangen aus Akazienholz für den Altar. Überziehe die Stangen mit Kupfer. Siebter, stecke die Stangen durch die Ringe. So kann man den Altar an beiden Seiten tragen. Achter, der Altar soll innen hohl sein. Baue ihn aus Brettern. Baue ihn so, wie ich es dir auf dem Berg gezeigt habe. Neunter, mach einen Vorhof für das Zelt. Die Südseite hat Vorhänge aus feinem Leinen. Sie sind 100 Ellen lang. Zehnter, dazu gehören 20 Säulen mit Füßen aus Kupfer. Die Haken und Ringe an den Säulen sind aus Silber. Elfter, die Nordseite ist auch 100 Ellen lang. Sie hat auch 20 Säulen und Füße aus Kupfer. Die Haken und Ringe sind aus Silber. Zwölfter, die Westseite ist 50 Ellen breit. Sie hat Vorhänge und 10 Säulen mit 10 Füßen. Dreizehnter, die Ostseite ist auch 50 Ellen breit. Vierzehnter, auf der einen Seite vom Eingang sind Vorhänge. Sie sind 15 Ellen lang. Dazu gehören 3 Säulen. Fünfzehnter, auf der anderen Seite sind auch Vorhänge. Sie sind auch 15 Ellen lang mit 3 Säulen. Sechzehnter, der Eingang zum Vorhof hat einen bunten Vorhang. Er ist 20 Ellen breit. Er ist aus blauem, rotem und violettem Stoff. Er hat 4 Säulen mit 4 Füßen. Siebzehnter, alle Säulen im Vorhof haben Ringe aus Silber. Die Haken sind aus Silber. Die Füße sind aus Kupfer. Achtzehnter, der Vorhof ist 100 Ellen lang und 50 Ellen breit. Die Vorhänge sind 5 Ellen hoch. Alles steht auf Füßen aus Kupfer. 19. Alle Werkzeuge für die Arbeit im Zelt sind aus Kupfer. Auch alle Pflöcke für das Zelt und den Vorhof sind aus Kupfer. 20. Sagt den Israeliten, bringt reines Öl aus Oliven. Die Lampen sollen immer brennen. 21. Aaron und seine Söhne pflegen die Lampen im Zelt. Sie stehen vor dem Vorhang. Das Licht brennt vom Abend bis zum Morgen vor Gott. Das ist eine Regel für alle Israeliten für immer.